2050. Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel. Alles hatte so gut begonnen. Ich hatte die Chance bekommen, ins Energieparadies Island auszuwandern. Ich fuhr mit dem Polizisten Siegfried in einem Biodiesel von Frankfurt oder nach Berlin. Da geschah das Unfassbare. Unser Auto wurde geklaut. Und zwar ausgerechnet von Martin, unserem Mitfahrer, den wir eigentlich nur aus Mitleid aufgelesen hatten. Na toll, Senja, toll. Das hast du ja super hingekriegt. Das Auto weg. Das ist alles meine Schuld. Gut, das Wichtigste ist, dass wir jetzt die Nerven behalten und das Positive aus dieser Situation ziehen. Pass auf, du hast noch deine Green Card für Island und ich habe noch mein Handy. Ich war mit den Nerven am Ende. Siegfried zückte sein Handy. Endlich, dachte ich, endlich ruft er Verstärkung. Aber nichts war. Siegfried bemühte sich, den Peilsender im gestohlenen Wagen auf eigene Faust zu orten. Mensch, selbst wenn du den jetzt findest, wir können den nicht alleine einholen. Ruf doch deine Kollegen an. Sind ja da, ich hab den Wagen. Der ist keine 5 Kilometer von uns entfernt. Siegfried stapfte los. Senja, komm. Zu Fuß. Querfeldein. Zugegeben, ich hatte mich nicht mit Ruhm bekleckert und war nicht in der Position, groß was zu fordern. Aber das war völlig absurd. Wieso willst du jetzt zu Fuß gehen? Von mir aus kannst du hier bleiben. Jetzt wart doch mal. Ich meine, wieso rufst du denn keine Verstärkung? Ich verstehe das einfach nicht. Senja, siehst du, der Typ, der hat den Wagen abgestellt. Aber jetzt können wir ihn kriegen, Aber das warte mal, das sind immer noch ein paar Kilometer, die wir laufen müssen. Ich wollte Siegfried das Handy entreißen und selbst die Polizei rufen. Doch er steckte es blitzschnell wieder ein. Gib mir das Handy. Nein! Mann, hör auf! Du sollst jetzt Verstärkung rufen. Du bist der Kurier, der eine Mission zu erfüllen hat. Hast du das vergessen? Du musst diesen Chip nach Berlin bringen. Das Berliner Kohlekraftwerk muss wieder in Gang gebracht werden. Oder stimmt das gar nicht? Na klar stimmt das. Du bist doch die Heuchlerin. Du willst doch einfach nur mit deinem Dampfer nach Island fahren. Komm jetzt, komm mit. Nee, gib mir das Handy. Komm, nein. Ruf endlich deine Kollegen an. Ich kann mir das Handy nicht geben. Du sollst mir das Handy geben. Ich ruf sie an. Ich kann es dir nicht geben. Ich bin gar kein Polizist. Es sollte einige Zeit dauern, bis ich die Tragweite seiner Worte wirklich begriff. Siegfried drehte sich wortlos um und folgte der Spur unseres geklauten Wagens. Ich folgte ihm. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Siegfried stapfte querfeldein. Eine Weile folgten wir Bahngleisen, bis wir schließlich auf einen kleinen Bach stießen. Die ganze Zeit schwieg Siegfried, bis er von allein anfing zu reden. Ich wollte aber nicht den Rest meines Lebens am Schreibtisch verbringen, verstehst du das? Und dann habe ich einen Lebenslauf zusammengezimmert und die haben es geglaubt. Und jetzt bin ich halt der jüngste Spezialagent, den es jemals gegeben hat. Und seit wann bist du das jetzt? Offiziell seit 3 Jahren. Und inoffiziell? Es war seine erste Fahrt. Er behauptete, bis vor ein paar Monaten in einem Sammellager in Ostfriesland gelebt zu haben. Angeblich war er ein entwurzelter, heimatloser Niemand, der die große 48er Flut überlebt hatte. Zugegeben, er trug das alles glaubhaft vor. Genauso glaubhaft, wie er mir am Anfang den Polizisten vorgemacht hatte. Aber mir schoss nur eine Frage durch den Kopf. Und wieso soll ich dir das jetzt alles glauben? Weil es die Wahrheit ist, Senja. Fass mich nicht an. Hast du jetzt Angst vor mir? Lass mich einfach. Sehe ich aus wie ein Verbrecher? Oder was? Nein, aber du hast mich schon mal angelogen. Wie soll ich es dir beweisen? Ich komme von den Halligen. Ich kann kein Auto fahren. Auf den Halligen haben wir kein Auto gehabt. Ich kann kein Auto fahren. Ja, und die Halligen sind im Meer versunken. Das ist wirklich praktisch, wenn man ein neues Leben braucht. Eigentlich wollte ich Fischer werden. Ja, klar. Super. Ich sehe es ganz deutlich vor mir. Nur du allein und das Meer. Ich beweise es dir. Komm. Guck dir es an. Ich traute meinen Augen nicht. Siegfried zog unvermittelt seine Schuhe aus, krempelte die Hosenbeine hoch und stakste mitten hinein in den Bach. Er verharrte dort wie ein Storch auf Beutejagd und blickte konzentriert in das eiskalte Wasser. Mensch, Siegfried, lass den Scheiß. Nein. Was machst du denn? So. Das Wasser ist arschkalt. Ja. Hör auf. Und außerdem, ich mag auch überhaupt keine Fische. Ich muss gestehen, ich habe mich noch nie so sehr in einem Menschen getäuscht wie in Siegfried. Erst hielt ich ihn für einen Wichtigtuer und Angeber und dann für einen humorlosen Spießer. Doch nun wurde mir schlagartig klar, er war der verrückteste Kerl, den ich je getroffen hatte. Was denn? Was machst du denn? Ein Auto. Mensch, deine Schuhe! Ein Auto, komm, wir schaffen's! Siegfried sprang aus dem Bach, packte mich an der Hand und rannte barfuß mit mir über das Feld zur Straße. Svenja, wir schaffen es! Er blockierte die Fahrbahn, ruderte mit den Armen. Doch das Auto, das mit einem stinkenden Holzvergasermotor betrieben wurde, beschleunigte, hielt frontal und ohne Erbarmen auf Siegfried zu. Mensch, pass auf! Der hält dich an! Anhalten! Der hält dich an! Pass auf, der fährt dich um! Klar, hält er! Pass auf! Doch der Fahrer des Wagens dachte nicht daran anzuhalten. In letzter Sekunde gelang es, Siegfried beiseite zu hechten. Arschloch, so ein Spinner-Arschloch! Drecksaudämliche! Im Energieausnahmezustand des Jahres 2050 war sich jeder selbst der Nächste. Siegfried, das spürte ich deutlich, verlor die Hoffnung. Er kauerte auf dem Boden und hatte Tränen in den Augen. Ich reichte ihm die Hand und zog ihn hoch. Hey, komm weiter. Komm. Es wird schon wieder. Wir geben nicht auf, okay?